Hi, friend. Hallo, Freunde. Another morning has arrived. Ein weiterer Morgen ist gekommen. So look at this. Also schau mal. He used to suffering. Er nutzte das Leiden. And like he could not be imprisoned by anybody because he was inside of himself, he was free. Und wurde von niemandem gefangen gehalten, weil er innerlich frei war. His body was in prison, but he was not a prisoner. Sein Körper war im Gefängnis, aber er war kein Gefangener. There's a secret to learn right there. Da gibt es ein Geheimnis zu lernen. So look at verse 14. Also schau dir Vers 14 an. And what I'm going through has actually caused many believers to come even more courageous in the Lord. Und was ich durchmache, hat tatsächlich viele Gläubige dazu veranlasst, noch mutiger im Herrn zu werden. Look at this. Schau. So first of all, he didn't only use his sufferings in one way. Er hat seine Leiden also nicht nur auf eine Weise genutzt. So one way was he used it that these other people, the prison guards, also heard the gospel. Eine Form war, dass die Gefängniswachen auch das Evangelium hörten. But look. Doch schau. You know, there are a lot of people who use their suffering just in one little way. Es gibt viele Menschen, die ihre Leiden nur auf eine Weise nutzen. But once you have the understanding that all suffering needs to be used and not endured, aber sobald du verstehst, dass alles Leid genutzt und nicht nur erduldet werden soll, it will be used many times in multiple ways. Wird es oft auf vielfältige Weise verwendet werden. You know, many, many years a friend said to me, vor vielen Jahren sagte ein Freund zu mir, a friend said, God pushes one button and he makes a whole bunch of things happen to that. Gott drückt einen Knopf und lässt dadurch viele Dinge geschehen. And Paul experienced that his suffering was used in different ways. Paulus erlebte das. Seine Leiden wurden auf verschiedene Weisen gebraucht. He says, and what I'm going through has actually caused many believers to become even more courageous. Er sagt, und was ich durchmache, hat tatsächlich viele Gläubige dazu veranlasst, noch mutiger im Herrn zu werden. And to be bold and passionate to preach the word of God, all because of my chains. Und mutig und leidenschaftlich das Wort Gottes zu predigen, alles wegen meiner Ketten. Guys, I call this a domino effect. Ich bezeichne das als Domino-Effekt. Or you know, in German we call it a snowball effect. Oder auf Deutsch sagen wir auch Schneeball-Effekt. So look, before Paul went to prison, there was just one guy preaching the gospel, Paul. Bevor Paulus ins Gefängnis ging, predigte er als Einzelner das Evangelium. Now, many believers were also boldly preaching the gospel just because he was suffering. Jetzt predigen auch viele Gläubige aufgrund seines Leidens mutig das Evangelium. He literally says they're bold and passionately preaching the word and all because of my chains. Er sagt, sie predigen mutig und leidenschaftlich das Wort Gottes, alles wegen meiner Ketten. I like to sometimes get a little philosophical. Ich mag es, hin und wieder etwas philosophisch zu sein. I wonder if Paul would have had the attitude towards suffering like most Christians have. Ich frage mich, wenn Paulus die gleiche Einstellung dem Leiden gegenüber gehabt hätte wie viele Christen. To fight it. Es zu bekämpfen. To run from it. Davon zu laufen. To cry like a little girl. Wie ein kleines Mädchen zu heulen. Who's lost his little baby doll. Die ihre Puppe verloren hat. Or to just be in all this self-pity. Oder in Selbstmitleid zu versinken. I wonder how many thousands and maybe tens of thousands people would be in hell and not be in heaven. Da frage ich mich, wie viel Tausende oder Zehntausende Menschen dann in der Hölle statt im Himmel wären. Yeah, I do like ask these questions. Ja, ich stelle gerne solche Fragen. Look, if suddenly lots of believers are boldly preaching the gospel, that means if he would have had the wrong attitude in his sufferings, they wouldn't have. Wenn plötzlich viele mutige Gläubige das Evangelium predigen, heißt das, wenn er die falsche Einstellung zu Leid gehabt hätte, dann hätten sie das nicht getan. That means a lot of people would have never been reached. Das heißt, viele Menschen wären nie erreicht worden. Ah, Reinhard, are you trying to put guilt and condemnation on us? Reinhard, versuchst du uns Schuld und Verdammnis aufzuerlegen? No. Nein. I never felt guilt, shame and condemnation over the things I've done wrong in the past, but I'm smart enough to learn from them. Ich empfinde nie Schuld, Scham oder Verdammnis für das, was ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe, aber ich bin klug genug, um daraus zu lernen. Look, it's not smart to say, ah, just live free from guilt and condemnation, doesn't matter how you live your life. Es ist nicht schlau zu sagen, ach, lass uns einfach frei von Schuld und Verdammnis leben, denn es ist egal, wie man sein Leben führt. That's not smart. Das ist nicht klug. It's smart to say, if I'm not living my right the way God wants me to live it, it will have effect on other people, because it will. Es ist schlau zu sagen, wenn ich mein Leben nicht so führe, wie Gott es möchte, dann wird das Auswirkungen auf andere haben, denn so ist es. So Paul understood that because I did this thing right in my suffering, now there is an incredible effect upon many other people. Paulus verstand also, weil ich das in meinem Leid richtig gemacht habe, kann es nun eine herrliche Auswirkung auf viele Menschen haben. My friend, you never know what God can do when you learn to have the right approach to suffering, because you have to learn to use it. Mein Freund, du weißt nie, was Gott daraus macht, wenn du die richtige Einstellung dem Leid gegenüber hast. Deshalb musst du lernen, es zu nutzen. So I ask myself the question. Ich stelle mir also die Frage. If I have the wrong attitude, if I whine and cry and I'm self-focused, how is that going to affect other people? Wenn ich die falsche Haltung habe, wenn ich jammere und heule, wie wirkt sich das dann auf andere aus? You know, I'm aware that my life has to count. Mir ist bewusst, dass mein Leben zählen soll. So I'm not living with any shame of things that I've done wrong, but I'm saying I don't want to do this anymore because it's going to affect others. Also nicht mit Scham zu leben wegen dem, was ich falsch gemacht habe, sondern es nicht mehr zu machen, weil es sich auf andere auswirkt. We are living epistles. Wir sind lebendige Briefe. You know, when I used to go to Poland and to these youth camps. Als ich noch nach Polen zu den Jugendcamps ging. We emphasized very strongly that your sin is not your private business. Haben wir deutlich betont, dass deine Sünde nicht deine Privatangelegenheit ist. Your attitude is not your private business. You are part of a body and it affects other people. Deine Haltung ist nicht deine Privatangelegenheit. Du bist Teil eines Leibes und es wirkt sich auf andere aus. Think about it. Überleg mal. The father is an alcoholic. That's not his private business. The children and the mother, they all suffer. Wenn der Vater ein Alkoholiker ist, dann ist das nicht seine Privatangelegenheit, denn auch die Kinder und die Mutter leiden darunter. Paul, by having the right attitude, many other people were powerfully touched. But if he would have the wrong attitude, they would have suffered. Weil Paulus die richtige Einstellung hatte, wurden viele kraftvoll berührt. Doch wenn er die falsche Haltung gehabt hätte, hätten sie darunter gelitten. God has planned to use your life powerfully, my friend. Gott hat geplant, dein Leben kraftvoll zu gebrauchen, mein Freund. Tell your stories. Erzähle deine Geschichten. Use your suffering. Nutze dein Leiden. Share your testimony. Teile dein Zeugnis. You never know how many lives are affected because of you. Du kannst nie wissen, wie viele Leben durch dich beeinflusst werden. Be bold, be strong, make your life count. Sei mutig, sei stark, lebe so, dass es zählt. Jesus is building his church. Jesus baut seine Gemeinde. Raising up an incredible people that are bringing in the greatest harvest of the history of humanity. Und bringt ein wunderbares Volk hervor, das die größte Ernte der Menschheitsgeschichte einbringen wird. Be part of it. Sei Teil davon. Let's all together be part of it. Lasst uns alle Teil davon sein. See you tomorrow. Bis morgen.